Kapitel 1 Hören. Was erzählt Tills Mutter? Beantworte kurz die Fragen. Ein Interview mit der Mutter. Ja, der Till. Schon als kleiner Junge hat er die Nachbarn geärgert. Einmal ist er mit seinem Vater durchs Dorf gefahren und hat nur hinten die Hose heruntergelassen. Der Vater hat nichts gesehen, aber die Nachbarn, die haben seinen nackten Popo gesehen. Die waren böse. Und seit mein Mann nicht mehr lebt, hat der Junge nur noch Unsinn im Kopf gehabt. Also hier konnte er nicht bleiben. Jetzt arbeitet er bei einem Pfarrer, hat man mir erzählt.